Erster Saul sprach mit seinem Sohn Jonathan und seinen Leuten darüber, dass er David töten wollte. Aber Sauls Sohn Jonathan mochte David sehr. Zweiter deshalb warnte Jonathan David und sagte, mein Vater Saul versucht, dich zu töten. Pass morgen früh auf dich auf, versteck dich und bleib verborgen. Dritter Jonathan sagte, ich werde hinausgehen und mich auf dem Feld neben meinen Vater stellen, wo du bist. Ich werde mit meinem Vater über dich sprechen, und wenn ich etwas erfahre, sage ich dir Bescheid. Vierter dann sprach Jonathan gut über David zu seinem Vater Saul und sagte, der König sollte seinem Diener David nichts antun, denn David hat nichts Falsches getan, und alles, was er getan hat, war sehr nützlich für dich. Fünfter David hat sein Leben riskiert und den Philister getötet, wodurch der Herr ganz Israel einen großen Sieg schenkte. Du hast das gesehen und dich gefreut, warum willst du also unschuldiges Blut vergießen und David ohne Grund töten? Sechster Saul hörte Jonathan zu und schwor, so wahr der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Siebter dann rief Jonathan David und erzählte ihm das ganze Gespräch. Danach brachte Jonathan David zu Saul, und David war wieder in Sauls Nähe, wie es früher war. Achter als der Krieg wieder begann, zog David in den Kampf, kämpfte gegen die Philister und besiegte sie so stark, dass sie vor ihm flohen. Neunter aber ein böser Geist von Gott kam über Saul, als er einmal zu Hause saß und seinen Speer in der Hand hielt, während David die Zither spielte. Zehnter da wollte Saul David mit seinem Speer an die Wand spießen. David wich jedoch aus, so dass der Speer in die Wand traf. David floh und entkam noch in derselben Nacht. Elfter Saul schickte Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen, damit er ihn am Morgen töten konnte. Aber seine Frau Michal erzählte es David und sagte, wenn du diese Nacht nicht fliehst, um dein Leben zu retten, wirst du morgen getötet. Zwölfter dann ließ Michal David durch das Fenster hinab, so dass er floh und entkam. Dreizehnter danach nahm Michal einen Hausgott, legte ihn ins Bett, legte Ziegenhaar an das Kopfende und deckte ihn mit Kleidung zu. Vierzehnter als Saul dann Boten schickte, um David zu holen, sagte sie, er ist krank. Fünfzehnter da schickte Saul die Männer zurück, um nach David zu sehen, und befahl, bringt ihn mir mit dem Bett her, damit ich ihn töten kann. Sechzehnter als die Boten aber ankamen, fanden sie den Hausgott im Bett und das Ziegenhaar an seinem Kopfende. Siebzehnter da sagte Saul zu Michal, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entkommen lassen? Michal antwortete Saul, er sagte zu mir, lass mich gehen, sonst töte ich dich. Achtzehnter nachdem David geflohen und entkommen war, ging er zu Samuel nach Rama und erzählte ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Danach gingen er und Samuel und wohnten in Najot in Rama. Neunzehnter als Saul mitgeteilt wurde, dass David in Najot in Rama war, zwanzigster schickte Saul Boten, um David zu holen. Als diese aber eine Gruppe von Propheten sahen, die in Ekstase sprachen, und Samuel an ihrer Spitze stand, kam der Geist Gottes über Sauls Boten, so dass auch sie prophetisch sprachen. 21. Als man dies Saul berichtete, schickte er weitere Boten, aber auch sie sprachen prophetisch. Und als Saul zum dritten Mal Boten schickte, sprachen auch diese prophetisch. 22. Da ging Saul selbst nach Rama. Als er zum Brunnen der Tenne auf dem kahlen Hügel kam, fragte er, wo sind Samuel und David? Man antwortete ihm, in Najot in Rama. 23. Als er aber von dort nach Najot in Rama ging, kam auch über ihn der Geist Gottes, so dass er die ganze Zeit prophetisch sprach, bis er in Najot in Rama ankam. 24. Dort zog er seine Kleider aus und sprach ebenfalls vor Samuel prophetisch. Er lag den ganzen Tag und die ganze Nacht nackt da. Deshalb sagt man, ist Saul auch unter den Propheten.